WDR 3 Meisterstücke. La Mer von Claude Debussy. Klar, man hört's sofort. La Mer, ein Meisterstück. 1892 komponiert, musikalisch wunderbar illustrierte Meerimpressionen, klangsinnlich, bildgewaltig, große Kunst, diese symphonischen Skizzen von Paul Gilson. Tja, apropos Wasser, reingefallen. Tut mir leid, aber der gute Debussy war tatsächlich nicht der Erste, der unter dem Titel La Mer ein Werk verfasste. Und da er mit großer Wahrscheinlichkeit das erfolgreiche Stück seines belgischen Kollegen in Paris gehört hatte, dachte er sich vielleicht gut 10 Jahre später, da kann ich auch. Und symphonische Skizzen klingt auch dufte, vielleicht reichen aber erstmal 3. Das war es dann aber auch schon in Sachen Ähnlichkeiten, denn bei Debussy entsteht eine ganz und gar andere Wassermusik. Eine, die abseits von Ozeanklischees und idyllischer Schwelgerei das Meer zum Thema hat. Und wenn man nicht höllisch aufpasst, hat man den Anfang von La Mer auch schon verpasst. Von der Morgendämmerung bis zum Mittag auf dem Meer. Oder wie der Franzose sagt, de l'aube à midi sur la mer. Der junge Debussy führte in Paris das Leben eines Bohémiens. Und zwar mit allem, was da standardmäßig so dazugehört. Künstlerzirkel, Frauengeschichten, Literaturdebatten, Schreibblockaden, Absinth und Geldmangel. Letzteres bekämpft er mit dem Verfassen zahlreicher Kritiken unter dem Pseudonym Monsieur Croche, Herr Achtelnote. Oder auch dem Aufführen von Wagners Musikdramen am Piano. Das macht man ja wirklich nur für Geld. Unter anderem das Rheingold, in dem es ja auch gleich zu Beginn ebenfalls sehr wasserthematisch zugeht, wenn auch nicht halb so stürmisch wie im Fliegenden Holländer. Überhaupt ist Wasser jetzt nicht gerade das unbeliebteste Thema der Musikgeschichte. Von Händels Wassermusik bis hin zu Tanduns Water Passion aus dem Jahre 2002, in der sogar ganz konkret mit Wasser musiziert wird. Klingt spannend, allerdings muss man im Anschluss das Podium wieder trocken kriegen. Vor allem aber ist es jene rund 25-minütige Komposition Debussys, die vielleicht wie keine zweite mit der Idee des Wassers verbunden ist. Steht hier auch drauf, La Mer. Und selbst das vom Komponisten ausgewählte Deckblatt der Druckfassung zeigt eine beachtlich tosende Welle. Debussy, irgendwie so der maritime Typ? Wir werden sehen. ...1889 kursiert im Pariser Salon des Dichters Stéphane Mallarmé eine Art Fragebogen. Auch der 27 Jahre junge Claude Debussy gibt ein paar Antworten, teilweise recht bemerkenswerte. Und los geht's! Welche Fehler verzeihen Sie am leichtesten? Harmoniefehler. Was wären Sie am liebsten geworden? Maler. Wenn nicht Sie selbst, wer würden Sie sein wollen? Ein Seemann. Oha, und das als Sprössling einer aus dem Burgund stammenden, in Paris ansässigen Familie da, ist der Bezug zum Maritimen jetzt nicht zwangsläufig gegeben. Wohl aber in Cannes, an der Côte d'Azur, wo der kleine Achille Claude früher viel Zeit bei seiner Tante verbrachte. Sie wussten vielleicht nicht, dass ich für die schöne Laufbahn eines Matrosen ausersehen war und dass nur die Zufälle des Daseins mich auf eine andere Bahn geführt haben. Nichtsdestoweniger habe ich mir für die See eine aufrichtige Leidenschaft bewahrt. Die Weite des Meeres jedenfalls bleibt für Debussy zeitlebens eine Art Sehnsuchtsmoment, vielleicht auch als Kontrast zur ursprünglichen Enge des kleinbürgerlichen Zuhauses, von dem er, das älteste von 5 Kindern, erst als 30-jähriger Mann gleichsam den Absprung schafft, den Vornamen Achille endgültig aufgibt und sich fortan ausschließlich Claude Debussy nennt. Nach einigen Jahren, geprägt von eher mittelmäßigen künstlerischen Erfolgen, macht die aufsehenerregende Oper Pelléas et Mélisande ihren Erfinder 1898 schlagartig zu einem arrivierten Komponisten im französischen Musikleben. Glückwunsch, könnte man meinen. Aber postwendend werden die markanten stilistischen Merkmale jenes Werks mit dem Schlagwort Debussisme versehen und ziehen die nächste kompositorische Krise bei Claude nach sich, aus der er sich erst 1905 mit den 3 symphonischen Skizzen La Mer befreit. der Achtelnote selbst hätte sich wohl sämtliche Zuschreibungen von symbolistisch über Debussyismus bis hin zu impressionistisch gern erspart und macht deutlich: Es gibt keine Debussy-Schule. Ich habe keine Schüler. Ich bin ich. Die einen sehen in mir den melancholischen Nordfranzosen, andere den Repräsentanten des Midi, der Provence. Dodés, Tirili, Tirila. Dabei stamme ich ganz einfach aus Saint-Germain, eine halbe Stunde von Paris entfernt. Überhaupt scheint der französische Klangkünstler Debussy besonders gefährdet, wenn es mal wieder darum geht, jemanden per Etikett in irgendeine Schublade zu verfrachten. La mer? Ah ja klar, da ist so was Impressionistisches, ne? Alles bisschen verschwommen und konturlos. Ach was, vielleicht erstmal genau hinhören. Da wabert doch nichts nebulös vor sich hin, im Gegenteil. Ein transparentes Ineinander von organischen Bewegungsmustern und klangfarblichen Verläufen. Oder einfacher gesagt, Debussy fischt hier keineswegs im Trüben, sondern wenn schon Wasser, dann zumeist im Glasklaren, vor allem im zweiten Satz. Jeu de vague, im Spiel der Wellen. Außerdem sitzt Claude Debussy ja nun keineswegs unter freiem Himmel am Strand rum, wie es ein Maler des Impressionismus vielleicht getan hätte, sondern an seinem heißgeliebten Schreibtisch, den er am liebsten sogar in die Ferien mitnehme. Zwischen 1903 und 1905 arbeitet er 1,5 Jahre lang an La Mer. Das Meer als tatsächliche Realität und Anschauungsmaterial ist da allerdings weit weg. Sie werden zu mir sagen, dass die Sache wie eine Atelierlandschaft ausfallen könnte. Aber ich habe zahlreiche Erinnerungen. Das taugt meiner Ansicht nach mehr als eine Wirklichkeit, deren Zauber im Allgemeinen zu schwer auf unseren Gedanken lastet. So ist Debussys La Mer auch weniger ein musikalisches Abbild des Meeres als eine Komposition, die sich selbst wie ein Naturphänomen ereignet, beständig zu verändern scheint, fast könnte man sagen, im Fluss ist. Für den, der mit dem Herzen schaut und lauscht, ist die beste Entwicklungslehre die Natur. Ich für meinen Teil will nur das wiedergeben, was ich höre. Dazu passt, dass Debussys Komponieren, insbesondere hier im Spiel der Wellen, auch harmonisch sehr flexibel und wendig ist. Da geht es von Welle zu Welle hin und her und kein tonales Zentrum mag sich so richtig etablieren, was ja auch Sinn macht. Auf hoher See steht man eben auch als Zuhörer nie auf wirklich festem Grund. Dafür dominieren harmonische Mehrdeutigkeit und polyrhythmische Gleichzeitigkeiten verschiedenster Bewegungen. Ein Meer also, das nicht bloß sanfte Idylle und stürmische Wildheit von außen beobachtet aufweist, sondern eines, in dem man sich durchaus auch mal eintauchen, verlieren kann, ein mitunter Respekt einflößendes Gewässer. Noch einmal der Komponist und verhinderte Matrose Debussy. Ich bin hier wieder zurück bei meinem alten Freund, dem Meer. Es ist immer noch unendlich und schön. Dies ist wirklich der Teil der Natur, der uns am besten wieder zurechtrückt. Nur respektiert man das Meer nicht genug. Es sollte nicht erlaubt sein, solche vom täglichen Leben deformierten Körper hineinzutauchen. All diese Arme und Beine, die sich in lächerlichen Rhythmen bewegen, können wahrhaftig die Fische zum Weinen bringen. Im Meer dürfte es nur Sirenen geben. Und wie stellen Sie sich vor, dass diese ehrenwerten Personen einverstanden wären, in Gewässer mit so schlechtem Publikum zurückzukommen? Apropos schlechtes Publikum, die Uraufführung von La Mer rief bei den Zeitgenossen größtenteils eher zurückhaltende Reaktionen hervor, stellt das Werk die Zuhörerschaft doch vor einige Herausforderungen. Unzählige metrische Wechsel, abrupte dynamische Kontraste und eine irgendwie ungewohnte Art, motivische Entwicklungen zu gestalten. Eine, wie Pierre Boulez einmal treffend feststellte, Wucherung von kleinen Figurationen, kleinen Momenten. Im Übrigen bin ich mehr und mehr überzeugt, dass die Musik ihrem Wesen nach nichts ist, was in eine strenge und traditionelle Form gegossen werden könnte. Sie besteht aus Farben und rhythmisierter Zeit. Alles andere ist ein Schabernack, erfunden von kalten Dummköpfen. Übrigens gibt es in La Mer ja noch deutlich mehr als bloß Meer. Wind beispielsweise im dritten Satz und gleißendes Licht im ersten, wenn die Sonne ihren strahlenden Stand im Zenit über einer weiten Fläche erreicht hat. Die Musik ist eine geheimnisvolle Mathematik, deren Elemente am Unendlichen teilhaben. Sie lebt in der Bewegung der Wasser, im Wellenspiel wechselnder Winde. Nichts ist musikalischer als ein Sonnenuntergang. Naja, oder eben ein Sonnenaufgang, der tut's anscheinend auch. Und ein klein wenig Klischee darf dann auch in La Mer nicht fehlen, wenn zu Beginn des dritten Satzes der Sturm heraufzieht. Dialog du vent et de la mer. Der sich auf- sowie hin- und her schaukelnde Dialog von Wind und Wasser bleibt bis zur letzten Minute harmonisch, wendungsreich, rhythmisch überraschend und gewissermaßen unvorhersehbar. Der Pianist und Debussy-Experte Walter Gieseking meint: Ich glaube, dass in Debussys Musik der Einklang mit den Kräften des Lebens und der Natur spürbar ist, im Sinne des Einverständnisses mit der Natur, im Sinne der Bewunderung ihrer Schönheit. Und diese überpersönlichen Empfindungen, die Debussy in vollendetster musikalischer Klangform gestaltet hat, zusammen mit der Klangpracht, dem Farbenreichtum und der Eigenart seiner Tonsprache, machen seine Musik so schön, dass jeder musikempfängliche Mensch davon berührt werden muss. Ach ja, gibt man heutzutage im Internet die Suchbegriffe Meer und Musik ein, so sind die ersten Treffer Chill Out, Musik zum Träumen, und Meereswellen, Musik Relaxing, Einschlafmusik. Für all diese Bedürfnisse eignen sich Debussys symphonische Skizzen nun wirklich gar nicht. Für einen mutigen Wellenritt in Richtung musikalische Moderne dagegen ausgezeichnet. Debussys La Mer, nix zum Melodie mitsummen oder für rhythmisch verlässliches Mitschwingen, sondern ein ungezähmtes, wildes, ein sich immer wieder auch entziehendes Meisterstück. Okay, nur den Schlussakkord. Also den hört man nun wirklich meilenweit kommen. Ein bisschen Halt muss sein, gerade auf offener See.